Du kannst vieles noch an Gott nicht verstehen. Du hoffst nur, dass er dir helfen kann. Und kannst du ihn auch nicht vor Augen sehen. Frage ihn, bitte ihn, sprich ihn an. Bist du da, Gott? Bist du nur ganz nah, Gott? Kannst du mich jetzt sehen und hörst du mich? Bist du da, dann hilf mir, dass ich glauben kann. Und dann führe mich zu dir, ich brauche dich. Fragst du, ob es lohnt, die Hände zu falten? Dein Wort nicht nur zur Decke steigt. Du musst dich nicht für Gott verlassen halten. Gott hört zu, auch wenn er manchmal schweigt. Bist du da, Gott? Bist du ganz nah, Gott? Kannst du mich jetzt sehen und hörst du mich? Bist du da? Dann hilf mir, dass ich glauben kann. Und dann führ mich zu dir, ich brauche dich. Gottes Antwort ist so leicht zu verpassen. Sie klingt oft ganz anders, als du glaubst. Doch er will sich ja von dir finden lassen. Und er freut sich, wenn du dann sagen kannst: Du bist da, Gott, du bist ganz nah, Gott. Noch bevor ich rede, hörst du mich. Du bist da und hilfst mir, dass ich glauben kann. Und ich seh mehr denn je